haben eine Mutter gefunden. Was ist eine Mutter? Du weißt nicht, was eine Mutter ist, ne? Eine wunderbare Sache, eine zu haben. Das geht dann. Jammer, jammer, jammer, uki ihr, uki da. Uki ihr, uki da. Sie sorgt dich zu Tode. Und zwar das ganze Jahr. Ja, ja, ja, ja, ja, jammer, jammer, jammer, Jimmy dies, Jimmy das. Jimmy dies, Jimmy das. Sie sorgt dich zu Tode. Ja, die Liebe ist kein Spaß. Mein Sohn, du hast vom Morden ganz blutverschmierte Schuh. Das macht Mami traurig, lernst du denn nichts dazu? Das macht Mami traurig, lernst du denn nichts dazu? Machst nie sauber deine Schuh. Denn nach jedem üblen Räubern sind die Schuhe gut zu säubern, um dann wieder frisch und fein für den nächsten Mord zu sein. Um dann wieder frisch und fein für den nächsten Mord zu sein, für den nächsten Mord zu sein. Mein Sohn, du hast vom Entern zwei Kratzer an der Back. Das macht Mami traurig, lernst du denn nichts dazu? Das macht Mami traurig, dafür hat jeden Tag man ein Taschentuch im Sack. Denn den Gentleman erkennt man an der Pflege nach dem Entern, um dann wieder frisch und fein für das nächste Schiff zu sein. Um dann wieder frisch und fein für das nächste Schiff zu sein. Für das nächste Schiff zu sein. Schlafe, schlafe ein, mein Kind. Alle Sterne goldbar sind. Messer sind die Wölkchen, ne Hakenhand, die Sichel des Monds, die raue See der Himmel, die der kleine Huki bewohnt. Schlafe, schlafe ein, mein Kind. Und du träumst von Spielzeug aus vergoldetem Alabaster, von Entermessern mit eingebauter Giftpfeilabschussvorrichtung und automatisierter Nachladung. Und du erholst dich von des Tages Mühe und Last, bis es dann frühmorgens wieder losgeht. Dann geht es jammer, jammer, jammer, Huki hier, Huki da. Huki hier, Huki da, das ist wohl die Liebe, und zwar das ganze Jahr. Ja, ja, ja, ja, ja, jammer, jammer, jammer, Jimmy dies, Jimmy das. Jimmy dies, Jimmy das, sie sorgt dich zu Tode. Ja, die Liebe ist kein Spaß, das geht dann jammer, jammer, jammer, Huki hier, Huki da. Rucki hier, Rucki da. Das ist wohl die Liebe. Und zwar das ganze Jahr. Ja, ja, ja, ja, ja, jammer, jammer, jammer. Rucki hier, Rucki da. Rucki hier, Rucki da. Sie sorgt dich zu Tode. Ja, die Liebe ist kein Spaß.